Schiff mal nach Belsande, ging ich immer gleich von Bord, von Bord. Denn für mich da war Belsande auf der Welt der schönste Ort. Und das Schiff sah mich nicht wieder, ja, so herrlich war es dort, ja dort. Kehrte ich zum Hafen wieder, war es jedes Mal schon fort. Belsande, Belsande, diese Stadt vergisst ein Seemann nie. Belsande, Belsande, keine andere ist so schön wie sie. Überall gab's schöne Mädchen, von Jamaika bis Hawaii, Hawaii. Doch das allerschönste Mädchen fand ich an Belsantes Kai. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, sagte ich zu spät goodbye. Goodbye! Und mein Schiff lief aus dem Hafen, aber ich war nicht dabei. Belsante, Belsante, diese Stadt vergisst ein Seemann nie. Belsante, Belsante, keine andere ist so schön wie sie. Und so ging's auf jeder Reise, denn Belsante war so schön, so schön. Aber nach der 10. Reise wusste es jeder Kapitän. Keiner wollte mehr in Belsante, noch mit mir vor Anker.